Ja, hallo und herzlich willkommen zur 191. Ausgabe des E-Government Podcast. Ich bin Thorsten Frenzel und heute habe ich den Philipp bei mir zu Gast. Hallo Philipp, ich grüße dich. Moin Thorsten, grüß dich. Ja, moin, das klingt so richtig schön norddeutsch. Philipp, vielleicht stellst du dich mal kurz vor. Ja, sehr gerne. Ja, ich bin Philipp Willer, ich bin Geschäftsführer vom IT-Verbund Schleswig-Holstein, mache den Job mittlerweile seit 5 Jahren und freue mich, die Kommunen in Schleswig-Holstein digital. Ja. Und darüber wollen wir heute sprechen, weil du bist ja auch der Geschäftsführer, wie du gerade gesagt hast, vom ITVSH. Vielleicht löst du noch mal ganz kurz das Kürzel auf, was ITVSH heißt. Ja, sehr gerne. Das ist IT-Verbund Schleswig-Holstein, Anstalt öffentlichen Rechts, gegründet 2019. Wir sind also mittlerweile seit 5 Jahren am Markt und unser Auftrag ist es, die Kommunen in Schleswig-Holstein zu digitalisieren und das machen wir auch ganz fleißig. Also ich bin erstaunt, hatte ich schon mit einem Vorgespräch gesagt, 5 Jahre. Ich habe euch schon eigentlich schon viel länger auf der Uhr. Ich hätte gedacht, euch gibt es schon viel länger. Ja, das liegt wahrscheinlich daran, weil wir schon so viele tolle Produkte und Services auf den Markt gebracht haben. Aber tatsächlich gibt es uns erst seit 5 Jahren, seit 2019. Und ja, wir haben jetzt gerade 5-jährige Geburtstagsfeier von unseren ITVSH gefeiert mit einer großen, großen Geburtstagstorte. Ja, sehr cool. Aber da kommen wir später drauf. Und wir fangen jetzt vielleicht erst noch an, so ein bisschen organisatorisches. Wie ist denn der ITVSH aufgebaut? Du hast vorhin gerade gesagt, das ist eine AÖR, also eine Anstalt öffentlichen Rechts. Wie ist denn so das Konstrukt überhaupt aufgebaut? Ja, sehr gerne. Also wir sind eine Landesanstalt, gegründet per Landesgesetz, die sich aber in kommunaler Trägerschaft befindet. Also alle Kommunen in Schleswig-Holstein, alle 1106 sind unsere Träger. Und wir verstehen uns auch tatsächlich als kommunale Institution, die unsere Kommunen, unsere Kommunalverwaltung, es gibt ungefähr 156 aktive Kommunalverwaltungen in Schleswig-Holstein, sage ich mal, auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und zu unterstützen. Das ist unser gesetzlicher Auftrag. Ah, okay, das ist so ähnlich wie in Bayern im Digitalgesetz, wo die Beikommunen da quasi gegründet wurde. Genau, die Beikommunen ist so ein ganz, ganz ähnliches Konstrukt wie das unsere. Wir arbeiten auch sehr, sehr eng zusammen und tauschen teilweise auch unsere Produkte und Dienstleistungen untereinander aus. Dann kommen wir doch vielleicht gleich mal dazu, in Schleswig-Holstein und auch anderen norddeutschen Ländern gibt es ja noch die Dataport. Wie unterscheidet ihr euch denn zu denen? Ja, wir haben so ein ganz anderes Geschäftskonstrukt bzw. Geschäftsmodell. Also die Dataport ist tatsächlich ein richtiger IT-Dienstleister mit einem eigenen Rechenzentrum, die eben wirklich IT-Services und IT-Produkte an ihre Kunden ausgeben und wir verstehen uns eher als so eine Art Koordinations-Projektmanagement-Funktion, der eben dafür sorgt, dass unsere Kommunen in Schleswig-Holstein die richtigen IT-Services und richtigen IT-Produkte von der Dataport bekommen, die die brauchen, um eben die Digitalisierung in ihren Verwaltungen voranzutreiben. Also da haben wir so eine ganz andere Funktion als Dataport, sind aber Träger der Dataport und nehmen dann IT-Services für unsere Kommunen. Ah, okay, da seid ihr quasi die Auftrag oder einer der Auftraggeber für Dataport und bündelt die Anforderungen aus den einzelnen Kommunen. Genau, in manchen Konstellationen ist das tatsächlich so. Ansonsten ist es auch sehr häufig der Fall, dass das Land Auftraggeber für gewisse IT-Services und Produkte sind und wir vertreten da sozusagen die kommunale Seite, kippen da die kommunalen Anforderungen rein, organisieren dann auch den Rollout von solchen IT-Services in unsere Kommunen rein. Jetzt hast du ja schon ganz kurz ein paar Themen angesprochen, was die Aufgaben sind vom ITVSH. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen konkreter machen. Was habt ihr denn für Produkte? Was macht ihr konkret für die Kommunen? Also wir haben tatsächlich so, glaube ich, Mitte 22 endlich den Pfad der PowerPoint-Folien und der Strategiepapiere verlassen dürfen und haben einen Shop bei uns aufgebaut, zusammen mit dem Land und mit Dataport, in dem unsere Kommunen Produkte und Services dann bestellen konnten. Das sind entweder Online-Services oder Basiskomponenten, also zum Beispiel ein Bürgerportal, die OZG-Cloud, das ist so eine Art Middleware, wie man Daten von Online-Services in die kommunale IT reinbekommt. Payment, einen Chatbot, etc., etc. Und eben auch einiges an Online-Services. Mittlerweile sind es, glaube ich, so um die 60, die da bestellt werden können und die dann eben unsere Kommunen nachnutzen können. beziehungsweise wo wir dann tatsächlich auch so einen Rollout-Prozess mit unseren Kommunen zusammen organisieren, wie wir dann diese Basiskomponenten in den Kommunen zum Laufen kriegen. Wie kann ich mir den Shop zum Beispiel vorstellen? Es ist wie Amazon, da gehe ich als Verwaltung rein und klicke mir die Sachen, die ich brauche. Genau, das ist tatsächlich so ein ganz normaler Webshop, wie wir sie alle kennen. Es muss vorher von unseren Kommunen eine Beitrittserklärung unterschrieben werden. Das geht lustigerweise tatsächlich noch komplett analog. Das ging rechtlich leider nicht anders. Und dann sind die berechtigt, Leistungen aus diesem Shop zu bestellen. Das tun sie dann auch fleißig und sobald diese Bestellung durchgeführt wurde, bekommen sie dann die ganzen notwendigen Unterlagen, die sie brauchen, um einen Online-Dienst oder eine Basiskomponente nachzunutzen. Oder wir organisieren mit denen zusammen einen Rollout-Prozess bei den komplizierteren Sachen, wo wir sie dann begleiten, meistens mit Dataport zusammen, dass sie die Sachen dann bei sich in den Kommunen. Und wie bezahlen die das Ganze? Das also ausschreiben müssen sie ja wahrscheinlich deswegen nicht, aber irgendwie muss das bezahlt werden, ja. Genau, und die Leistungen sind tatsächlich umsonst. Die werden vom Land vorfinanziert und die Kommunen können diese Sachen dann umsonst bei uns nachnutzen. Das ist tatsächlich eine Funktion in unserem Webshop, die wir bis heute nicht rausgekriegt haben. Bei jeder Leistung steht immer noch 0,0 Euro. das ist aber in Ordnung. Ihr habt 60 Online-Services. Sind das alles selbstgebaute Online-Services von Schleswig-Holstein oder sind da auch schon EVA-Leistungen dabei, die bundesweit oder vielleicht die Fokusleistungen, die bundesweit schon im Einsatz sind? Das ist tatsächlich eine ganz wilde Mixtur. Wir haben EVA-Dienste damit drin, wir haben unsere eigenen AFM-Dienste damit drin, die wir schon hatten. Jetzt sind tatsächlich auch die ersten Form-Solutions-Dienste mit drin, die von unseren Kommunen damit reingestellt werden. Also das ist tatsächlich so ein richtig schöner, bunter Marktplatz von ganz unterschiedlichen Leistungen, die unsere Kommunen brauchen, um sich zu digitalisieren. Wir setzen da auf mehrere Pferde. Du hast vorhin gerade OZG Cloud als eins eurer Produkte genannt. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen näher ausführen, was das ist? Das ist mir jetzt schon ein paar Mal untergekommen, OZG Cloud. Was ist das und ist das mehr als nur eine Datendrehscheibe? Ja, die OZG Cloud ist eigentlich unsere digitale Brücke von den Online-Diensten in die kommunale IT rein. Also als wir unsere ersten Online-Dienste ausgerollt haben, zum Beispiel Wohngeld, haben wir eben relativ schnell erkannt, dass ein Online-Dienst alleine, der bringt es noch nicht so richtig, sondern wir brauchen eine digitale Brücke, um die Daten dann von den Online-Diensten in die kommunale IT, also in die Fachverfahren reinzukriegen. Und deswegen haben wir dann mit ein paar Kommunen die OZG Cloud entwickelt als digitale Brücke, die dann netterweise vom Land und von Dataport weiterentwickelt wurde, die jetzt auch schon sehr, sehr weit verbreitet ist in Schleswig-Holstein und die uns eben dazu befähigt, tatsächlich komplett digitale, medienbruchfreie Prozesse zu etablieren über die OZG Cloud, sodass niemand mehr irgendwelche Anträge ausdrücken und händisch in Fachverfahren übertragen muss. Und das ist da, eigentlich ist im Prinzip ist es die Tiefendigitalisierung, die jetzt ja auch schon im OZG 2.0 drin steht. Ah, das ist dann quasi so ein multifunktionales Fachverfahren, der OZG Cloud. Ja, also es ist tatsächlich ein einfaches Fachverfahren, also einfache Dienste, einfache Anträge können damit bearbeitet werden, aber es ist eben darüber hinaus auch, wie du sagtest, so eine Art Datendrehscheibe, die Anträge an die richtige Stelle leitet. Also wir haben da so eine Art Zuständigkeit drin innerhalb der Verwaltung, wo Anträge dann an die richtige Sachbearbeitung weitergeleitet werden und darüber hinaus eben auch Schnittstellen zu den richtigen Fachverfahren oder zu irgendwelchen anderen Postfächern etc., sodass man wirklich diese gesamte digitale Bearbeitung von seinen Online-Anträgen innerhalb seiner Verwaltung organisieren kann. Das geht über die OZG Cloud. Schleswig-Holstein hat ja eine sehr beachtete Open-Source-Strategie. Ist die OZG Cloud auch Open-Source? Und wenn ja, wo kriege ich die? Genau, die OZG Cloud ist tatsächlich auch Open-Source. Die kriegst du über das schleswig-holsteinische GitHub. Da kannst du den Code runterladen und verwenden. Und genau, so funktioniert das Ganze. Und das ist frei verfügbar. Dann werde ich direkt mal das schleswig-holsteinische GitLab verlinken. Oder liegt das im GitHub? Im GitHub liegt es, aber ich kann dir schick mal die Adresse. Ja, okay, nee, ich weiß schon, ihr habt ja so ein Open Schleswig-Holstein. Ja, genau, da liegt es drin. So ähnlich wie Open Code. Genau, da liegt der Code drin und da kannst du ihn verwenden. Ach, sehr gut, dann werde ich mir das mal ein bisschen näher anschauen. Aber gehen wir mal weiter. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Euch gibt es jetzt seit 5 Jahren, ihr seid immer noch in der Startup-Phase, weil vom Startup spricht man ja die ersten 10 Jahre. Wie sind denn die Erfahrungen in den letzten 5 Jahren? Wie seid ihr angenommen worden von den Kommunen? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht bei der Digitalisierung der Kommunen? Also in Schleswig-Holstein ist es tatsächlich so, dass wir sehr, sehr gut angenommen worden sind von den schleswig-holsteinischen Kommunen. Und zumindest für Schleswig-Holstein kann ich sagen, dass unsere Kommunen auch richtig Bock auf Digitalisierung haben. Also das merken wir immer wieder bei unseren Projekten, bei unseren Schulungen, die wir machen, bei unseren Veranstaltungen. Wir hatten jetzt gerade wieder unser Forum. Die Kommunen in Schleswig-Holstein haben wirklich richtig, richtig Bock auf Digitalisierung und die wollen auch, dass das vorangeht. Und ich finde auch tatsächlich, dass es auch in Schleswig-Holstein vorangeht. Man kann ja manchmal, wenn man der Presse lauscht, so ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass dem nicht so der Fall ist. Aber ich finde tatsächlich, da kommt Digitalisierung manchmal auch zu schlecht weg. Und was jetzt, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man jetzt, sage ich mal, diesen Schub, diese Energie, diese Dynamik mitnimmt, dass man das weiterverfolgt und dass man jetzt diesen Weg nicht verlässt, sondern ihn konsequent weitergeht, um dann immer weiter, immer besser, immer digitaler zu werden. Der Weg der Digitalisierung wird aus meiner Sicht niemals zu Ende sein. Das wird immer weitergehen und das ist so. Und seid ihr auch dafür da, dass die Kommunen voneinander lernen und miteinander digitalisieren oder macht in Schleswig-Holstein jeder seins? Nee, das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile der kommunalen Familie in Schleswig-Holstein, dass wir das Ganze zusammen gestalten. Also ich hatte ja vorhin zum Beispiel gesagt, dass wir Form Solutions Dienste bei uns Shop haben. Die kommt tatsächlich nicht von uns, sondern die kommt von unseren Kommunen. Und unsere Kommunen nutzen dafür den Shop als eine Austauschplattform, wo sie dann Dienste miteinander teilen, wo sie dann vielleicht auch irgendwann mal Prozesse miteinander teilen, wenn es nicht nur über die Dienste hinausgeht. Und da arbeiten wir wirklich sehr, sehr eng zusammen. Es bilden sich Communities. Und die OZG Cloud war genau so ein Community-Projekt. Das ist aus so einer Community entstanden, wo sich 5 Kommunen zusammengesetzt haben mit uns und überlegt haben, okay, wir haben die und die Herausforderung, wie können wir die lösen? Und da ist dann die OZG Cloud bei rausgekommen. Ich weiß von der Bike-Kommunen, da gibt es ja dieses Bikonet als Austauschplattform, als Kommunikationsplattform zwischen den Kommunen. Habt ihr sowas auch, sowas in der Richtung? Genau, wir haben sowas auch. Das nennt sich bei uns WeChange. Das ist auch so eine Open-Source-Kollaborationsplattform. Ich glaube, ganz ähnlich wie das, was die Bike-Kommunen auch nutzt. Aber da steuern wir tatsächlich auch alle unsere Projekte drüber, unsere Austauschformate. Da werden so Communities gebildet zu bestimmten Themen wie E-Akte oder E-Payment, wo sich die Kommunen dann austauschen und wo dann Informationen drüber reingesteuert werden. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Und hast du vielleicht noch ein paar Sachen, die in den letzten 5 Jahren gut gelaufen sind? Also die, wo du sagen musst, Mensch, da können sich auch andere Bundesländer was abschauen? Ja, ich glaube schon dieses Gemeinsame, ne? Also dieses gemeinsame Zusammenspiel aus Land, aus Kommunen, aus IT-Dienstleistern wie Dataport, Institutionen wie uns, das hat, glaube ich, echt gut funktioniert, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle mal Reibereien gab oder Projekte dann doch nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Aber dieses Gemeinsame, das hat echt gut funktioniert und ich glaube, das ist auch das Einzige, wie Digitalisierung funktionieren kann. Also wenn da jeder sein eigenes Süppchen kocht, das klappt einfach nicht. Und siehst du auch noch, ich sag mal, Room for Improvement, also Verbesserungspotenzial? Ja, ich glaube, man muss schon realistisch sein. Ich glaube, dass wir noch nicht die Hälfte der Strecke erreicht haben. Also wir haben, glaube ich, schon noch einen sehr, sehr langen Weg vor uns, bis wir wirklich irgendwann mal komplett digital Arbeit in der Kommunalverwaltung haben. Und da ist schon noch ein langer Weg, den wir gehen müssen. Aber wir sind auf dem Weg, wir sind gut unterwegs und ich bin überzeugt davon, dass wir auch irgendwann ans Ziel kommen oder ans Zwischenziel kommen. Das Ziel werden wir, glaube ich, nie so richtig erreichen. Dafür ist das Feld noch zu groß. Jetzt seid ihr ja ganz, ganz nah an den Kommunen dran. Wo liegen denn tatsächlich die Wehwehchen oder die primären Themen der Kommunen aktuell? Es wird ja wahrscheinlich nicht KI sein, was gerade in unserer Bubble überall durch die Gegend geschoben wird. Wo liegen da die Wehwehchen aktuell bei den Kommunen bei der Digitalisierung? Naja, wir haben schon nach wie vor immer das Thema Fachkräftemangel. Also Kommunen sind ja alle unglaublich heterogen, setzen alle unterschiedliche Fachverfahren ein, alle sehr, sehr viele Fachverfahren. Gibt noch nicht so ein richtiges Enterprise Architecture Management oder so eine richtige IT-Strategie. Und da braucht man einfach gute IT-Fachkräfte für und die sind schwer zu bekommen. Und das ist, glaube ich, im Moment gerade deren wesentliches Problem auch bei der Digitalisierung, die richtig voranzutreiben. Also ich hätte jetzt gedacht, du sagst irgendwas mit Schnittstellen und die Fachverfahren arbeiten nicht miteinander und die Online-Dienste. Das scheint er dann gelöst zu haben. Nee, das haben wir nicht gelöst. Das ist natürlich auch das nächste durch diese ich hatte gehofft. Ich hatte gehofft, dass ihr das gelöst habt. Nee, tut mir leid. Aber gemeinsam werden wir es auf jeden Fall lösen. Genau. Ich habe noch von was ziemlich Coolen gehört, was ihr beim ITVSH oder sagen wir so in Schleswig-Holstein gemacht habt. Ihr habt einen Hackathon gemacht. Ja, das war im letzten. Für die Verwaltung. Und ja, vielleicht kannst du ein bisschen was zu erzählen. Ja, das war wirklich ein cooles Event. Das war letztes Jahr im September. Da muss man so ein bisschen die Vorgeschichte zu erzählen. Den ersten Hackathon in Schleswig-Holstein hat nämlich die Landeshauptstadt Kiel gemacht, ein Jahr davor, also im Jahr 22. Und die haben zusammen mit ihrer Verwaltung, also natürlich nicht die gesamte Verwaltung, sondern ein paar Leuten, 4 Tage sich eingeschlossen und haben Online-Dienste entwickelt. Mit Form Solutions, da sind dann ungefähr so 47 Online-Dienste nach 4 Tagen bei rausgekommen, die sie dann so sukzessive live gesetzt haben. Und da haben wir eben gesagt, zusammen mit der Staatskanzlei, hey, das ist ja ein echt cooles Format, das wollen wir auch machen. Und haben dann ein Jahr später auch einen Hackathon gemacht, auch über 4 Tage, über Gesamt-Schleswig-Holstein. Und haben dann aber gesagt, okay, wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen und wir wollen jetzt nicht nur Online-Dienste entwickeln, sondern tatsächlich gesamte Prozesse. Und wir haben uns dann unterschiedliche Low-Code, No-Code-Hersteller eingeladen und haben dann uns 10 Prozesse ausgesucht, die wir gerne digitalisieren möchten, haben dann 10 Teams gebildet und haben tatsächlich innerhalb von 4 Tagen 10 Prozesse durchdigitalisiert. Das hat tatsächlich auch funktioniert. Also wir hatten, jedes Team hatte am Ende von den 4 Tagen ihren Prozess komplett durchdigitalisiert. Und jetzt sind wir auch gerade dabei, diese Prozesse live zu setzen. 2 davon sind schon live und schauen, dass wir die anderen jetzt auch sukzessive live setzen. Aber wenn ihr mit verschiedenen Low-Code- und No-Code-Anbietern da zusammengearbeitet habt, gibt es dann wieder keine Einheitlichkeit im Land? Oder habt ihr euch dann letztendlich für einen entschieden? Genau, wir haben uns am letztendlich für einen entschieden, nämlich Modul F von Dataport, das ist ja eine EVA-Infrastrukturleistung, die vom Land Schleswig-Holstein lizenziert wurde. Die werden wir jetzt als Low-Code-No-Code-Plattform bei uns in Schleswig-Holstein einsetzen. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, relativ wurscht, welche Technologie du darunter setzt. Entscheidend ist, dass der Content stimmt, also dass der Prozess stimmt und dass das Ganze funktioniert und gut nachgenutzt und gut ausgerollt werden kann. Darauf kommt es, glaube ich, am Ende des Tages an. Welche Technologie das dann ist, ist, glaube ich, relativ. Und macht ihr das weiter mit dem Hackathon oder war das jetzt eine einmalige Sache auf Landesebene? Nee, wir wollen es jetzt tatsächlich weitermachen. Also der nächste Hackathon wird aller Voraussicht nach in Bayern stattfinden, zusammen mit der Bicommune. Da wollen wir das Ganze dann eben nochmal eine Stufe höher heben, dass wir es jetzt eben länderübergreifend machen, Bayern und Schleswig-Holstein zusammen. Und wir wollen uns jetzt tatsächlich auf Basis von der OZG Cloud, die ist ja der Nukleus von der Unternehmensplattform Deutschland, die aus Bayern kommt, wollen wir uns zur Unternehmensleistung widmen. Wir wollen das Ganze zusammen mit den IHKs machen und jetzt wirklich auch den Schritt gehen, komplett einmal Unternehmensleistung durchzudigitalisieren, von ganz vorne, vom Antrag bis hinten bis zur Bearbeitung und wollen jetzt eben auch, mal gucken, ob das klappt, den Schritt weitermachen, dass auch Anträge gar nicht mehr über Formulare gestellt werden müssen, sondern direkt aus ERP-System von Unternehmen. Das wäre dann nochmal so ein richtiger Evolution. Wenn Sie diese Schnittstellen sind vorhanden, sollten auch bedient werden können von ERP-Systemen. Ja, genau. Da bin ich sehr gespannt. Vielleicht nochmal zum Hackathon zurück. Wie habt ihr es geschafft, dass ihr die VerwaltungsmitarbeiterInnen hier so motiviert habt, da mitzumachen? Ja. Weil 4 Tage ist schon echt eine Nummer, 4 Tage. Ja, das stimmt. Aber die fanden das wirklich total super, weil sie gesagt haben, wir sind mal 4 Tage lang komplett aus unserem operativen Geschäft raus gewesen. Wir konnten uns 4 Tage nur auf diesen einen Prozess im Team konzentrieren. Und dann kommt eben auch am Ende des Tages was voraus. Also wenn man wirklich 4 Tage konzentriert an so einem Prozess arbeitet, dann hat man auch am Ende des Tages ein Ergebnis. Und deswegen fanden die das wirklich super und waren auch gerne bereit, da diese 4 Tage rein zu investieren. Und hattet ihr da Zulauf und musstet welchen absagen oder war gerade so, habt ihr jeden genommen, der mitmachen wollte? Nee, wir hatten tatsächlich Zulauf. Also war jetzt nicht, dass wir, keine Ahnung, Hunderten von Mitarbeitenden absagen mussten. Also das ist schon gut aufgegangen. Wir haben es natürlich auch so ein bisschen so gesteuert, dass wir da alle gut bedienen konnten, sowohl die Unternehmen als auch die Verwaltung. Ja, das hat am Ende des Tages hat das gut funktioniert. Ja, ich glaube, ich denke, da müssen wir noch mal ins Gespräch führen. Gerne. Außerhalb des Podcasts, ja, gerne. Zum Thema. Jederzeit. Ja, ich komme mal zurück. 5 Jahre. Wenn du da die 5 Jahre zurückblickst, was habt ihr geschafft? Was liegt noch vor euch? Genau, also ich glaube, was wir geschafft haben, ist, dass zumindest die Digitalisierung in den Kommunen wirklich Fahrt aufgenommen hat und gut vorangeht. Wie gesagt, wir haben jetzt einfach diese Phase der PowerPoint-Folien, der Konzepte verlassen. Wir sind jetzt wirklich im operativen Rollout, im operativen Betrieb mit allen Vor- und Nachteilen. Jetzt kommen natürlich diese ganzen operativen Kinkerlitzchen, die sich einfach erst im operativen Betrieb zeigen. Da muss man ein Stück weit mit umgehen, aber das ist auch gut so, weil so gehört sich das. Und jetzt ist es eben wichtig, jetzt müssen wir dranbleiben, jetzt müssen wir immer mehr Online-Dienste zur Verfügung stellen, mehr Basiskomponenten. Und was ich ja total spannend finde, ist, wenn wir jetzt wirklich mal digitale Prozesse haben, von Anfang bis Ende, können wir dann ja auch diese ganzen mystischen Dinge wie KI, wie Automatisierung, wie Robotik, etc. auf die Prozesse anwenden und da, glaube ich, am Ende des Tages wirklich Nutzen für unsere Verwaltung generieren, weil wir da wirklich Zeit sparen, weil wir da wirklich Kosten sparen, weil wir da wirklich Ressourcen einsparen können, wo Prozesse schneller gehen. Okay, und geht ihr auch tatsächlich so weit, dass ihr auch mit den Fachverfahrensherstellern da zusammenarbeitet? Also das sind ja die größten Flaschenhälse immer, die großen Fachverfahren, die in den Kommunen laufen. Ja, das ist schon richtig. Wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht mit der Zusammenarbeit mit den Fachverfahrensherstellern. Die sehen, glaube ich, auch, dass man das Spiel ja nur zusammen gewinnen kann. Und dass, wenn wir, und darum geht es, glaube ich, am Ende des Tages, gemeinsam gute Prozesse, gute IT-Services an unsere Verwaltung geben, dass wir dann auch gemeinsam das Spiel gewinnen können und auch gemeinsam gewinnen müssen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir arbeiten da ganz gut zusammen mit den Fachverfahrensherstellern und ziehen da eigentlich alle immer an einem Strang. Sehr gut. Ich glaube, ich habe einen ziemlich guten Überblick, was der ETVSH ist, was er macht und wie er dasteht innerhalb von Schleswig-Holstein und letztendlich auch innerhalb von Deutschland. Haben wir noch größere Sachen oder überhaupt noch was vergessen, was dir noch auf den Nägeln brennt, was du gerne noch zum ETVSH sagen möchtest? Nee, ich glaube, wir haben soweit alle wichtigen Dinge angesprochen. Eine wichtige Sache ist natürlich, was mich sehr, sehr freut, dass ja mittlerweile es ganz, ganz viele ITVSHs gibt, über Gesamtdeutschland verteilt und mit denen wir jetzt auch so die ersten Netzwerke geknüpft haben, mit denen wir gemeinsam an Themen arbeiten, weil am Ende des Tages haben wir alle dieselben Herausforderungen und arbeiten alle an denselben Themen. Und ich glaube, dass tatsächlich dieser eine für alle für einen Ansatz nicht nur für Schleswig-Holstein gilt, sondern am Ende des Tages auch für Gesamtdeutschland und da so eine starke kommunale Initiative zu haben, die dann gemeinsam Themen voranbringt und kommunale Interessen vertritt, das ist, glaube ich, eine gute und wichtige Sache, die auch notwendig ist, weil bei den Kommunen wird es am Ende des Tages gemacht. Ihr habt ja auch so eine Arbeitsgruppe gegründet, oder? Genau, die nennt sich CODO, Kommunale Digitalisierungsorganisation. Da haben wir uns mit ein paar ähnlichen Institutionen im letzten Jahr mal in Bayern, in Nürnberg getroffen und haben da überlegt, wie wir gemeinsam Themen voranbringen können. Das hat auch echt gut funktioniert und das wollen wir jetzt weiter treiben. Wir treffen uns dieses Jahr in Kiel und wollen dann schauen, wie wir das gemeinsam deutschlandweit weiter vorantreiben können. Ich freue mich drauf, weil ich bin mit Sicherheit dabei. Ja, wir uns auch tauschen. Sehr schön. Philipp, also vielen, vielen Dank, dass du den ETVSH hier im E-Government-Podcast vorgestellt hast. Ich danke dir. Und ich gehe davon aus, dass wir zukünftig viel voneinander hören werden. Und dann bedanke ich mich noch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Danke. Fürs Zuhören. Informationen zu den weiteren Sendungen, die Shownotes